Thank you. große Walfische und an jedes lebende Geschöpf, das sich bewegt. Und Gott segnete sie, sprechend. Seid fruchtbar alle. Mehret euch, bewohner der Luft. Vermehret euch und singt auf jedem Ast. Seid fruchtbar, wachset, mehret euch, erfreuet euch in eurem Gott. Sangen die Wunder und sangen die Wunder des fünften Tags. Schwebt sich wiegend in der Luft der Mond. Vögelschar, ermunternd Vögelschar. Den bunten Federglanz erhöht im Wechselflug. Das goldene Sonnenlicht. Den bunten Federglanz erhöht im Wechselflug das goldene Sonnens helle, das durchblitzte Fisch umwindet sich in Stiegen Gewühl und hier in Stiegen auf schäumender Schau. es bringe die Erde hervor, liebende Geschöpfe nach ihrer Art, Vieh und kriechendes Gewürm und Tiere der Erde nach ihren Gattungen. Gleich öffnet sich der Erde Schoß und sie gebiert auf Gottes Wort Geschöpfe jeder Art in vollem Wuchs und ohne Zahn. Vor Freude brüllend steht der Löwe da. Er schießt der gelenkige Tiger empor. Das sanfte Haut erhebt der schnelle Hirsch. Der Mähne springt und wird voll Mut und Kraft das edle Ross. Auf grünen Matten waldet schon das Rind in Hirden abgeteilt. Die Triften deckt, als wie gesät das Wallenreiche, sanfte Schaf, wie Staub verbreitet sich in Schwarm und Wirbel, das Heer der Insekten. Wasser war noch alles nicht vollbracht, doch war noch alles nicht vollbracht. Thank you.